Ich geb was drum. Wenn ich nur wüsste, wer heute der Herr gewesen ist. Er sah gewiss recht wacker aus und ist aus einem edlen Haus. Das konnte ich ihm an der Stirne lesen. Er wäre auch sonst nicht so keck gewesen. Herein, ganz leise nur herein. Ich bitte dich, lass mich allein. Nicht jedes Mädchen hält so rein. Willkommen, süßer Dämmerschein, der du dies Heiligtum durchwebst. Ergreif mein Herz, du süße Liebespein, die du vom Tau der Hoffnung schmachtend lebst. Wie atmet rings Gefühl der Stille, der Ordnung, der Zufriedenheit? In dieser Armut welche Fülle, in diesem Kerker, welche Seligkeit. Und hier, was fasst mich für ein Wonnegraus? Hier möchte ich volle Stunden säumen, Natur. Hier bildet es den leichten Träumen den eingeborenen Engel aus. Hier lag das Kind mit warmem Leben den zarten Busen angefüllt. Und hier mit heilig reinem Weben entwirkte sich das Götterbild. Und du? Was hat dich hergeführt? Wie innig fühle ich mich gerührt. Was willst du hier? Was wird das Herz dir schwer? Armseliger Faust, ich kenne dich nicht mehr. Umgibt mich hier ein Zauberduft? Mich drang so gerade zu genießen und fühle mich in Liebestraum zu fließen. Sind wir ein Spiel von jedem Druck der Luft? Und trete sie den Augenblick herein. Wie würdest du für deinen Frevel büßen? Der große Hans, ach, wie so klein. Leg weggeschmolzen ihr zu Füßen. Geschwind, ich seh sie dort unten kommen. Komm, komm, ich kehre nimmermehr. Hier ist dein Kästchen, leidlich schwer. Ich hab's woanders wo genommen. Stellt's ihr nur immer in den Schrein. Ich schwör euch, ihr vergehen die Sinnen. Ich sag euch, es sind Sachen drein, um eine Fürstin zu gewinnen. Nur fort. Es ist so schwül, so dumpfig hier. Und macht doch ebenso warm nicht raus. Es wird mir so, ich weiß nicht wie. Ich wollte die Mutter kämen nach Haus. Mir läuft ein Schauer am ganzen Leib. Bin doch ein töricht, furchtsam Weib. Ein König in Thule. Einen goldenen Becher er hätt, empfangen von seiner Buhle auf ihrem Todesbett. Der Becher war ihm lieber, trank draus bei jedem Schmaus, die Augen gingen ihm über, so oft er trank daraus. Und als es kam zum Sterben, zählt er seine Städt und Reich, gönnt alles seinen Erben, den Becher nicht zugleich. Er saß beim Königsmahle, die Ritter um ihn her, auf hohem Vätersaale. Dort auf dem Schloss am Meer. Dort stand der alte Zecher, trank letzte Lebensglut und warf den heilgen Becher hinunter in die Flut. Er sah ihn stürzen trinken und sinken tief ins Meer. Die Augen täten ihm sinken, trank nie einen Tropfen mehr.